Hierauf sprach Jahwe zu Mose, noch eine einzige Plage will ich über den Pharao und die Ägypter ergehen lassen, dann wird er euch von hier wegziehen lassen. Wenn er euch gänzlich entlässt, wird er euch sogar gewaltsam von hier wegtreiben. Schärfe den Leuten ein jeder solle sich von seinem Nachbar und eine jede von ihrer Nachbarin silberne und goldene Gegenstände ausbitten. Jahwe aber verschaffte dem Volke bei den Ägyptern Ansehen, auch der Mann Mose galt sehr viel in Ägypten bei den Höflingen und Untertanen des Pharao. Da sprach Mose, so spricht Jahwe, um Mitternacht werde ich durch ganz Ägypten wandeln, da soll dann sterben jeder erstgeborene Sohn in Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao an, der auf seinem Throne sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin, welche an der Handmühle sitzt, sowie allererste Wurf des Wies. Und es soll ein großes Jammergeschrei entstehen in ganz Ägypten, desgleichen noch nicht dagewesen ist und desgleichen es niemals mehr geben wird. Aber gegen keinen Israeliten soll auch nur ein Hund mucksen, weder gegen Mensch noch Vieh, damit ihr erkennt, dass Jahwe zwischen den Ägyptern und Israeliten einen Unterschied macht. Dann sollen alle diese deine Höflinge zu mir kommen, sich vor mir niederwerfen und mich bitten, zieh doch weg samt allen deinen Leuten, die dir anhängen. Und hernach werde ich wegziehen. Hierauf verließ er den Pharao in großem Zorn. Jahwe aber sprach zu Mose, der Pharao wird euch nicht willfahren, damit meiner Wundertaten an Ägypten viele werden. Und Mose und Aaron verrichteten alle diese Wundertaten vor dem Pharao, Jahwe verstockte jedoch den Sinn des Pharao, so dass er die Israeliten nicht wegziehen ließ aus seinem Lande,